Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Das englische Königshaus. Im 21. Jahrhundert macht der Autounfall von Prinz Philipp Schlagzeilen. Im 18. Jahrhundert herrscht Queen Anne, die letzte Königin des Hauses Stuart. Ihr Leben und Wirken ist Gegenstand von The Favourite, Intrigen und Irrsinn. Mit 10 Oscar-Nominierungen geht das Kostümdrama als einer der Top-Favoriten ins Rennen um die Oscars. Anke Liewicke stellt den Film vor, der heute startet. Guten Morgen. Ich mache natürlich passend auch einen Hofknicks. Oh, wie schön. Vielen Dank. Aber The Favourite ist ja bei weitem nicht der erste Film, der sich eben mit dem englischen Könighaus beschäftigt. Was macht diesen Film so einzigartig, dass er eben bei seiner Weltpremiere in Venedig euphorisch gefeiert wurde? Naja, das ist ein Kostümfilm, der mit seiner Opulenz das höfische Leben reflektiert, das System dahinter so richtig visuell herausarbeitet. Und der Film ist einerseits ohne künstliches Licht gedreht. Also man hat schon immer das Kerzenlicht da, deshalb gibt es sowas Authentisches. Dann ist er mit einem Fischauge teilweise gedreht und dadurch wölben sich so die Bilder und dann wird das Irreale im Realen rausgekitzelt. Und dann sind wir dann auf einmal bei der Königin in den Gemächern und die kümmert sich eigentlich lieber um ihren Streichelzoo als um die politischen Geschäfte. Und um die politischen Geschäfte kümmert sich eigentlich eher ihre engste Vertraute Lady Sarah. Ich bin bereit für den russischen Botschafter. Wer hat dich geschminkt? Was Dramatisches. Gefällt's dir? Du siehst aus wie ein Dachs. Oh. Wie ein DAX. Denkst du, du könntest die russische Delegation so empfangen? Nein. Ich kümmere mich drum. Ja, man hört es schon, die Königin ist so ein bisschen schon gebrechlich, will nicht mehr so richtig und deshalb übernimmt Lady Sarah das politische Tagesgeschäft. Aber sie hält auch die Königin im Bett bei Laune. Und dann kommt auf einmal Abigail und die ist die Newcomerin am Hof und die hat auch eine ganz eigene Agenda. Sie flirtet auch mit der Königin rum und dann ist es eben die große Frage, wen erhört jetzt die Königin? Wen nimmt die Königin mit ins Bett? Wer darf demnächst die Tagesgeschäfte führen? Drei Frauen, drei Schauspielerinnen, die sich hier das Leben zur Hölle machen. Die sind alle drei auch unter den Nominierten für den Oscar. Was macht ihr Spiel aus? Ja, da reichen leider meine Adjektive nicht für aus. Also um diesen ganzen Facettenreichtum von Bösartigkeit zu beschreiben, das ist einfach wunderbar. Das sind Schlagabtäusche. Man ist auch überrascht, wie böse Frauen überhaupt sein können. Und Emma Stone nehmen wir sie mal. Sie ist ja die Newcomerin, das hatte ich schon gesagt. Und ja, sie spielt und man kann ja beim Spielen zusehen, weil sobald keiner hinschaut, hat sie wieder ihr finsteres Gesicht, überlegt, wie sie weiterkommt. Aber sobald jemand da ist, ist sie das Strahlen im Gesicht. Dann haben wir eben ihre Nebenbuhlerin, die wird von Rachel Weisz gespielt. Die hat sowas ganz Verwegenes, Verschlossenes, weil sie auch einen geheimen Plan hat, den man so langsam erst entschlüsseln muss. Und das Tolle ist, dass er diese beiden Figuren schon nicht verrät oder vorführt, der Regisseur Yorgos Lanthimos, sondern dass man spürt, ja, die haben auch irgendetwas. Die haben irgendetwas, dass sie diese Macht brauchen. Die sind auch irgendwie verletzte Wesen. Und dann die Königin an sich, die wird ja von Olivia Colman gespielt. Und das ist einfach anbetungswürdig, wie sie dann da steht, immer so weiße Seidenstrümpfe an. Und wenn sie wütend ist, dann steht sie mit dem Bein so drauf. Und sie ist eigentlich auch wie so ein Kind. Sie hat also gar keine Idee, wie sie die Macht überhaupt mit einer politischen Vision füllen soll. Und wenn man sich das so anschaut, dann denkt man ja manchmal, unsere Gegenwart reflektiert sich doch da in diesem britischen Könighaus. Kein Drama am Königshaus, sondern ein Drama in der Familie. Darum geht es im zweiten Film, den Sie uns heute vorstellen wollen, in The Beautiful Boy von Felix von Groningen. Da muss ein Vater dabei zuschauen, wie er seinen Sohn an Drogen verliert. Wie geht der Film mit diesem Thema um? Ja, der Regisseur übernimmt die Ratlosigkeit der Vaterfigur, seine Unmacht. Und der Film basiert ja auf zwei Autobiografien von Vater und Sohn David und Nick Steff geschrieben, die von dem Sohn heißt eben Mein Leben auf Amphetamin und die vom Vater heißt eine Reise eines Vaters durch die Drogensucht des Sohnes. Und eigentlich versucht der Film, diese Perspektive einzunehmen. Und dieser Vater, gespielt von Steve Carell, meint eigentlich, dass er alles so, was man so machen kann, auch richtig gemacht hat. Also er hat eine neue Familie, aber der Sohn wächst glücklich bei ihm auf, hat ein tolles Verhältnis zu seinen kleinen Geschwistern. Es ist auch alles so, ja, gut ausgestattet, weiße Mittelklasse. Und dann auf einmal kommen die Drogen doch ins Spiel. Also, und der Vater weiß nicht, was er machen soll. Man kann jetzt einfach sagen, das ist ja vielleicht auch konsequent, weil es nicht immer Erklärungen gibt. Aber dann gibt es so visuelle und akustische Einfälle, die man sich hätte einfach sparen können. Also beim Sohn hängt dann einfach so ein Plakat von Ziggy Stardust an der Wand. Gut, man weiß, Ziggy Stardust war David Bowie, als er Drogen genommen hat. Dann liest der Sohn natürlich Charles Bukowski, muss ja vielleicht auch nicht sein. Und dann auch immer wieder die Musik, da darf natürlich Nirvana nicht fehlen. Und Beautiful Boy ist ja dann ein Song von John Lennon, ein Schlaflied vom Vater für den Sohn. Und da gibt es eine Textzeile, wo es heißt, ja, der Vater hat die Monster verscheucht und alles ist gut. Und wenn der Vater aber die Monster von dem Sohn entdeckt, dann wird der Film so richtig spannend. Dann geht er auf einmal, sieht er das Tagebuch und dann sieht er einfach auch so gezeichnete Monster. Und da kriegt man auf einmal eine Ahnung davon, dass sich nicht alles erklären lässt, nicht alles fassen lässt. Und davon hätte der Film einfach noch mehr gebraucht. Beautiful Boy und The Favorite, die Filme der Woche an diesem Donnerstag mit Anke Lewicke.